Blumfeld, ein älterer Junggeselle. Kapitel 2. Am Morgen klopft die Bedienerin. Ist das schön? Ein richtiges Klopfen. Er will schon herein rufen, da hört er ein anderes, schwaches, aber klares Klopfen. Es sind die Bälle unter dem Bett. Sind sie auch wach? Frisch nach dem ruhigen Nachtschlaf? Einen Moment, ruft Blumfeld. Er springt aus dem Bett, immer mit dem Rücken zu den Bällen, macht er sich dann ganz klein, dreht sich langsam um und da! Da springen sie wieder. Die Teppiche liegen jetzt vor dem Bett. Klack, klack, springen sie wieder auf dem Parkett. Zurück auf die Teppiche, sagt Blumfeld jetzt böse. Sie springen auf den Teppich. Jetzt ruft Blumfeld die Bedienerin herein. Die fette, dumme Frau kommt und stellt das Frühstück auf den Tisch. Blumfeld bleibt im Schlafrock bei seinem Bett stehen. Die Bälle sollen unter dem Bett bleiben. Blumfeld sieht der Bedienerin zu. Hat sie etwas gehört? Das kann nicht sein, sie hört nicht gut. Aber warum braucht sie heute so lange? Endlich nimmt sie Blumfelds Jacke und seine Stiefel und geht damit aus dem Zimmer. Er bleibt noch immer vor dem Bett stehen. Er wartet. Der Kaffee wird langsam kalt. Blumfeld liebt seinen warmen Kaffee am Morgen. Aber er muss stehen bleiben. Er sieht aus dem Fenster. Es wird Tag. Da kommt die Bedienerin wieder, hängt die Jacke auf, wünscht einen guten Morgen und will gehen. Doch bleibt sie in der Tür stehen und sieht Blumfeld an. Sagt sie etwas? Nein. Dann geht sie endlich. Blumfeld möchte am liebsten hinter ihr herlaufen und rufen: Sie sind alt, dumm und fett. Aber das tut er nicht. Was hat er gegen sie? Sicher hat sie nichts gehört. Sie wollte nur aussehen wie eine, die alles hört. Oder? Wie verwirrt seine Gedanken sind. Und das nur von einer schlecht durchschlafenen Nacht. Und warum hat er so schlecht geschlafen? Ganz klar. Gestern Abend hat er nicht geraucht und keinen Schnaps getrunken. Wenn ich einmal, das ist das Ergebnis seines Nachdenkens, nicht rauche und keinen Schnaps trinke, schlafe ich schlecht. Er will jetzt besser leben und mehr an sich denken. Und wie? Er holt sich aus dem Badezimmer etwas Watte und steckt sie sich ins Ohr. Dann macht er die Probe und geht durchs Zimmer. Die Bälle springen hinter ihm her, aber er hört sie fast nicht. Noch ein bisschen Watte und er hört nichts mehr. Jetzt sind sie für sich. Hier die Bälle, dort Blumfeld. Nur einmal, Blumfeld hat sich schnell gedreht, schlägt einer der Bälle gegen sein Knie. Aber das ist alles. Blumfeld trinkt in Ruhe den Kaffee und frühstückt mit gutem Appetit. Dann wäscht er sich mit kaltem Wasser und zieht sich an. Alles geht problemlos. Aber jetzt muss er aus dem Haus. Wie soll er das machen? Was macht er, wenn sie hinter ihm auf der Straße laufen? Vielleicht wollen sie das ja gar nicht tun. Blumfeld will sich da ganz sicher sein. Er hat auch eine gute Idee. Er macht den großen Kleiderkasten auf und stellt sich mit dem Rücken vor ihn. Aber so dumm sind die Bälle nicht. Sie springen nur selten und immer nur ganz kurz in den Kasten. Lieber springen sie jetzt links und rechts neben Blumfeld. Aber das hilft ihnen nichts. Blumfeld steigt jetzt selbst in den Kasten und da müssen sie mit. Auf dem Kastenboden liegen aber viele Dinge wie Stiefel und Taschen. Die sind natürlich aufgeräumt. Leider. Doch die Bälle können dort nur schlecht springen. Die Tür des Kastens hat Blumfeld fast zugemacht. Da springt er so schnell aus dem Kasten, wie er es seit Jahren nicht getan hat. Schnell macht er die Schranktür ganz zu und schließt ab. Die Bälle sind gefangen. Das haben wir, denkt Blumfeld. Er hört sie laut im Kasten springen. Sie ärgern sich. Das kann man hören. Blumfeld ist sehr zufrieden. Er geht aus dem Zimmer. Er nimmt die Watte aus den Ohren und er freut sich, denn er hört die Menschen im Haus. Menschen sieht man nur wenig, es ist noch sehr früh. Unten, vor der kleinen Tür, die in die Kellerwohnung der Bedienerin führt, steht ihr kleiner, 10-jähriger Sohn. Er sieht aus wie seine Mutter. Alles, was an ihr hässlich ist, findet man an ihm wieder. An normalen Tagen geht Blumfeld, so schnell es geht, an diesem Kind vorbei. Heute aber möchte er bei ihm stehen bleiben. Er ist der Sohn dieser hässlichen, fetten Frau. Er hat einen Kopf ohne Form, aber er ist doch immer noch ein Kind. Wenn man mit ihm spricht, antwortet er sicher wie ein normales Kind. Voll Respekt und naiv. So denkt Blumfeld, geht aber doch weiter. Auf der Straße sieht er, das Wetter ist besser, als er gedacht hatte. Der Himmel ist blau. Blumfeld ist viel früher aus dem Haus gekommen als sonst. Nicht einmal die Zeitung hat er gelesen. Alles wegen der Bälle. Jetzt hat er viel Zeit und kann langsam gehen. An die Bälle denkt er gar nicht mehr. Erst hat man ja denken können, die Bälle sind ein Teil der Persönlichkeit Blumfelds. Jetzt sind sie nur noch etwas zum Spielen, das Blumfeld im Kasten gelassen hat. Da hat Blumfeld eine Idee. Etwas zum Spielen. Er kann die Bälle einem Kind geben. Das ist das Richtige. Unten im Haus steht sicher noch der Junge. Blumfeld will ihm die Bälle schenken. Der Junge macht sie sicher schnell kaputt. Vielleicht auch nicht. Aber in seinen Händen sind es einfach nur Spielbälle. Das kann das ganze Haus sehen. Der Junge spielt mit ihnen, andere Kinder spielen mit und dann ist alles klar. Mit der Persönlichkeit Blumfelds haben diese Bälle dann nichts mehr zu tun. Blumfeld läuft ins Haus zurück. Der Junge steht schon unten im Keller. Blumfeld muss ihn also rufen, mit seinem Namen. Es ist ein sehr dummer Name, wie alles, was mit dem Jungen zu tun hat. Alfred, Alfred, ruft er. Der Junge reagiert nicht. Also komm doch, ruft Blumfeld. Ich gebe dir etwas. Die zwei kleinen Mädchen des Hausmeisters sind gekommen und stellen sich links und rechts neben Blumfeld. Sie sind viel schneller als der Junge und verstehen nicht, warum er nicht kommt. Komm doch! Rufen auch sie ihn. Was für ein Geschenk Blumfeld hat, wissen sie natürlich nicht. Sie möchten es aber sehr gern wissen und springen nervös neben Blumfeld. Blumfeld lacht über sie wie über den Jungen. Dieser hat jetzt endlich verstanden und kommt langsam nach oben. Er geht auch so wie seine Mutter, die jetzt unten in der Kellertür steht. Blumfeld schreit sehr laut. Auch die Bedienerin unten soll verstehen, was der Junge machen soll. Ich habe oben, sagt Blumfeld, in meinem Zimmer zwei schöne Bälle. Willst du sie haben? Der Junge steht da mit offenem Mund. Er weiß nicht, was er tun soll und sieht auf seine Mutter. Die Mädchen aber springen um Blumfeld herum und bitten um die Bälle. Ihr dürft auch mit ihnen spielen, sagt Blumfeld zu ihnen, wartet aber auf die Antwort des Jungen. Warum schenkt er die Bälle nicht den Mädchen? Die sind nicht die richtigen. So ein dummer Junge ist besser. Der hat lange seine Mutter angesehen und sagt jetzt ja. Dann musst du machen, was ich dir sage. Der Junge dankt ihm, sicher nicht für die Bälle, aber Blumfeld spricht weiter. Den Schlüssel zu meinem Zimmer hat deine Mutter. Die gibt ihn dir. Die Bälle sind im Kleiderkasten. Das hier ist der Schlüssel. Schließ dann den Kasten und das Zimmer wieder gut zu. Hörst du? Mit den Bällen aber kannst du machen, was du willst. Ich will sie nicht wieder haben. Hast du mich verstanden? Der Junge hat aber leider gar nicht verstanden. Blumfeld hatte alles mehr als einmal gesagt und dabei immer wieder von Schlüsseln, Zimmer und Kasten gesprochen. Und der Junge sieht ihn nicht wie einen guten Menschen, sondern wie einen bösen Menschen an. Die Mädchen haben sofort verstanden und halten Blumfeld die Hand hin. Wartet doch, sagt Blumfeld und ärgert sich schon. Auch hat er nur noch wenig Zeit. Warum erklärt die Bedienerin ihrem Sohn nicht alles? Das tut sie nicht. Sie steht unten vor der Tür und lächelt. Denkt sie vielleicht, Blumfeld finde ihren Sohn jetzt wunderbar? Blumfeld selbst kann natürlich schlecht die Treppe hinunterspringen und der Bedienerin ins Ohr schreien, was ihr Sohn tun soll. Was soll er tun? Er kann natürlich auch mit dem Jungen nach oben gehen und ihm die Bälle geben. Aber die springen dann sicher wieder hinter Blumfeld her. Und der dumme Junge weint dann. Das geht nicht. Du verstehst mich also immer noch nicht? Blumfeld hat dem Jungen noch einmal alles erklären wollen. Aber er sieht an seinen Augen. Das hat keinen Sinn. Diese Augen machen Blumfeld unruhig. Er möchte doch etwas tun und den Jungen zum Denken bringen. Aber wie? Wir holen ihm die Bälle, rufen da die Mädchen. Sie sind schlau. Sie haben verstanden. Nur über den Jungen können sie die Bälle bekommen. Aus dem Zimmer des Hausmeisters schlägt eine Uhr. Blumfeld muss gehen. Dann nehmt also den Schlüssel, sagt er, und schon haben die Mädchen ihn in der Hand. Das hatte Blumfeld nicht gewollt. Aber was soll er machen? Den Zimmerschlüssel bekommt ihr von der Bedienerin, sagt Blumfeld noch. Und wenn ihr die Bälle habt, gebt ihr ihr beide Schlüssel zurück. Ja, ja, antworten die Mädchen und laufen schon nach unten zur Bedienerin. Sie wissen alles. Blumfeld versteht erst nicht, woher. Er hat zu lange mit dem dummen Jungen gesprochen und ist selber schon ganz dumm. Jetzt stehen sie neben der Bedienerin und bitten um den Schlüssel. Blumfeld aber kann nicht länger bleiben. Er muss zur Arbeit. Und wenn die Bälle aus dem Schrank kommen, darf er nicht mehr da sein, das ist klar. Zum zweiten Mal an diesem Morgen geht Blumfeld auf die Straße. Er hat noch gesehen, wie die Bedienerin den Mädchen den Schlüssel nicht geben wollte und der dumme Junge zu ihr lief. Blumfeld fragt sich, warum solche Menschen auf der Welt sind und auch noch Kinder bekommen. Auf dem Weg in die Wäschefabrik, in der er arbeitet, denkt Blumfeld nicht mehr an die Bälle. Die Arbeit ist ihm jetzt wichtiger. Er geht jetzt schnell und ist auch heute der Erste im Büro. Das Büro hat große Glasfenster. Dort stehen Blumfelds Schreibtisch und zwei Stehpulte für die Praktikanten, die für Blumfeld arbeiten. Diese Stehpulte sind sehr klein, wie für Schulkinder. Und doch gibt es im Büro nur wenig Platz und die Praktikanten dürfen sich nicht setzen. Denn Blumfelds Sessel braucht viel Platz. So stehen sie den ganzen Tag an ihren Pulten. Schön ist das sicher nicht für sie. Aber auch für Blumfeld nicht, denn er kann sie nicht kontrollieren. Oft stehen sie ganz nah am Pult. Aber sie arbeiten nicht, sondern sie sprechen leise miteinander oder sie schlafen ein bisschen. Blumfeld hat viel Ärger mit ihnen. Sie helfen ihm nur wenig. Und er hat sehr viel Arbeit. Er macht alles, was mit den Heimarbeiterinnen zu tun hat, die für die Fabrik arbeiten. Er nimmt an, was sie gemacht haben. Er bezahlt sie. Wie groß die Arbeit ist, versteht nur, wer sie gut kennt. Das tut aber niemand mehr. Blumfelds direkter Vorgesetzter ist vor einigen Jahren gestorben. Und jetzt ist niemand mehr da, der seine Arbeit kennt. Der Fabrikant, Herr Ottomar zum Beispiel, versteht nicht, wie viel Blumfeld zu tun hat. Natürlich weiß er, wie lange und wie fleißig Blumfeld schon für die Fabrik arbeitet. Aber er denkt, man kann das alles besser und einfacher machen, als es Blumfeld tut. Man erzählt sich, er kommt schon lange nicht mehr in Blumfelds Büro, denn er will sich nicht über Blumfelds Methoden ärgern. Das ist für Blumfeld sicher traurig. Aber wenn Herr Ottomar nicht einen Monat in seinem Büro bleiben und dort alles sehen will, was es zu tun gibt, kann Blumfeld auch nichts machen. So arbeitet er weiter und nur manchmal denkt er traurig an die Zeit, wenn er einmal auf Rente geht und alles in einem großen Chaos versinkt. Im Moment hat Blumfeld nur ein großes Problem. Niemand in der Fabrik hält sein Büro für wichtig. Neue Angestellte gibt man ihm nicht. Wochenlang hatte Blumfeld um einen Praktikanten gebeten. Fast jeden Tag war er in Ottomars Büro gegangen und hatte ihm immer wieder erklärt, warum er eine Hilfe brauchte. Er wollte ja nicht weniger arbeiten, sondern weiter so viel tun, wie er es immer getan hatte. Aber die Arbeit sei einfach zu viel für ihn allein. Am Anfang hatte Blumfeld nur mit 10 Frauen zu tun gehabt. Jetzt waren es 50 bis 60. Für so eine Arbeit braucht man Leute. Nun sagte Ottomar niemals direkt Nein, aber er hörte nie richtig zu. Dann sagte er, ja, ja, wollte aber am nächsten Tag nichts mehr von der Sache wissen. Respektvoll war das nicht. Aber Blumfeld ist kein Phantast. Er will nur seine Arbeit gut machen. Und das macht er. Aber eine Hilfe im Büro, das ist sein Recht. Dies hat er dann auch bekommen. Nicht einen, sondern 2 Praktikanten. Aber was für welche? Ottomar liebt Blumfelds Büro nicht. Und da hat er ihm diese 2 Praktikanten gegeben. Blumfeld kann nichts mehr sagen, denn er hat ja jetzt seine Helfer. Natürlich sagt er doch etwas. Jetzt hat er 2 Praktikanten und ist immer noch nicht zufrieden. Meinen dazu die Kollegen. Ich soll ihm wohl für jede Heimarbeiterin einen Praktikanten geben. Fragt Ottomar ironisch, erzählen die Kollegen. Blumfeld glaubt das aber nicht. Ottomar spricht sicher nicht so über ihn. Das sind nur die bösen Kollegen. Doch die Praktikanten, die stehen jetzt in seinem Büro. Da kann man nichts machen. Kinder sind das. Die brauchen noch einen Lehrer. Wie sie gehen und stehen, da ist nichts richtig bei denen. Sie werden auch sehr schnell müde und stehen dann schief in einer Ecke. Sie etwas tun zu lassen, ist immer ein Risiko. Einmal ist einer von ihnen schnell gelaufen und dann auf die Knie gefallen. Das Zimmer war voll von Leuten. Pakete lagen auf allen Tischen und Blumfeld hat den Praktikanten erst zum Fabrikarzt bringen müssen. Aber das passiert nicht oft, dass einer von denen läuft. Zur Zeit der größten Arbeit hat Blumfeld sie einmal zwischen den Paketen sitzen sehen, wo sie in Ruhe sprachen. Blumfeld wollte sie schon schlagen. Aber das ging natürlich auch nicht. Es waren Kinder. Er hatte ja erst gedacht, diese Praktikanten mit den Paketen in die anderen Büros zu schicken oder den Arbeiterinnen ihr Material zu geben. Nach und nach hätten sie dann gelernt, wie man alles machte. Aber das ging nicht. Auch mit den Arbeiterinnen durfte er sie nicht sprechen lassen. Mit manchen sprachen sie gar nicht. Sie hatten wohl Angst vor ihnen. Und zu manchen waren sie sehr nett. Denen schenkten sie dann auch oft etwas und bekamen dafür Bonbons in den Mund gesteckt. Blumfeld machte damit ein Ende. Doch sie wurden dann böse und machten ihre Arbeitsinstrumente kaputt. Sie konnten nicht verstehen, was sie da falsch gemacht hatten. So kamen sie auch fast immer zu spät ins Büro. Für Blumfeld war es immer normal gewesen, wenigstens eine halbe Stunde vor Bürobeginn dort zu sein. Auf seine beiden Praktikanten musste er meistens mehr als eine Stunde warten. Blumfeld steht schon da und arbeitet konzentriert. Da kommt der erste Praktikant ins Büro gelaufen. Die Hand auf dem Herzen, ganz rot im Gesicht, sagt er eine Entschuldigung, die so dumm ist, dass Blumfeld nichts dazu sagt. Was tut aber der Praktikant? Er tanzt zu seinem Tisch. Findet er das komisch? Nein, das ist nur wieder seine Zufriedenheit mit sich selbst. Da kann man nichts machen. Auch heute, und Blumfeld ist selbst spät ins Büro gekommen, sieht er erst nach langem Warten die beiden Praktikanten Arm in Arm und langsam, sehr langsam zu ihm ins Büro hereinkommen. Sie reden miteinander und lachen. Blumfeld sagt nichts und setzt sich an seinen Tisch. Er hat zu rechnen. Manchmal sieht er nach seinen Praktikanten. Der eine steht an der Wand und scheint zu schlafen. Der andere macht das Büro sauber. Das ist nicht seine Arbeit. Aber er macht immer nur das, was ihm Spaß macht. Das Saubermachen, das macht der Bürodiener. Ein alter und tauber Mann, der den Jungen nicht seine Arbeit machen lassen will. Der Praktikant bittet ihn immer wieder, aber der Alte hört ihn nicht. Und der zweite Praktikant lacht. Blumfeld hört das wohl, aber sieht nur kurz auf. Dann fangen sie wieder an. Jetzt wird es Blumfeld zu viel. Beide an die Arbeit und Ruhe jetzt! Schreit er. Die beiden Praktikanten gehen dann auch sehr langsam an ihre Pulte. Dabei starren sie ihm in die Augen. Vielleicht haben sie Angst, dass Blumfeld sie schlägt. Das tut er natürlich niemals. Aber sie sind überängstlich und glauben immer, Recht zu haben.